Streitigkeit sich unter uns bewegt, dann gibt's nur eins, das zählt, und das bist du. Wenn deine Schönheit, Herr, sich jetzt in mein Herz legt, dann singe und dann jubel ich dir zu. Du bist Gott, du bist Sieger, du bist Herr, nur du allein. Du bist Retter, du bist mächtig, du sollst unter uns hoch erhoben sein. Wenn deine Gottheit sich jetzt unter uns verbreitet, dann will ich, was du gibst, ich will dich ganz. Wenn meine Schwachheit gegen dich in meinem Herzen streitet, dann weiß ich, dein Blut reinigt mich doch ganz. Du bist Gott, du bist Sieger, du bist Herr, nur du allein. Du bist Retter, du bist mächtig, du sollst unter uns hoch erhoben sein. Wenn du, Herr Jesus, jetzt ganz hart mein Herz berührst, dann will ich sagen, komm doch zu mir rein. Wenn deine Gnade mich behutsam zu dir führt, dann sage ich von Herzen, ich bin dein. Du bist Gott, du bist Sieger, du bist Herr, nur du allein. Du bist Retter, du bist mächtig, du sollst unter uns hoch erhoben sein. Jesus, Sieger, du hast alles vollbracht. Nichts kann dir widerstehen, dein Licht vertreibt die Nacht. Du bist Gott, du bist Sieger, du bist Herr, nur du allein. Du bist Retter, du bist mächtig, du sollst unter uns hoch erhoben sein. Du bist Gott, du bist Sieger, du bist Herr, nur du allein. Du bist Retter, du